Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 11. Folge unseres kleinen Büchertischs. Für alle, die nicht regelmäßig den kleinen Büchertisch in der Kommunistenkneipe hören, sondern neu dazukommen, in diesem Format stellen wir euch ausgewählte Werke marxistischer Literatur vor. Heute geht es um Revolution von Beate Landefeld. Beate Landefeld ist Literaturwissenschaftlerin und Soziologin. Das kleine, schlanke Büchlein, das wir uns für heute ausgesucht haben, hat es echt in sich. 2017 erschien in der Basiswissensreihe des Papirossa Verlags. Diese Reihe bietet kompakte, leicht verständliche Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Und genau das nehmen wir uns heute wieder vor. Es gilt wie immer, eine Zusammenfassung, eine Einführung kann nicht vollständig sein und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit der Geschichte der Revolution und dem politischen Inhalt des Begriffs. Neulich kommentierte ein guter Freund unser Format. In der Zeit, in der er das Kurzformat Kleiner Büchertisch durchhöre, könne er inzwischen seine ganze Küche in Ordnung bringen. Lieber Genosse, ich weiß, was bei dir Küchendienst heißt und deshalb bemühe ich mich wieder doppelt, dem Kurzformat gerecht zu werden und sehr pointiert, ohne große Abschweifungen, den Inhalt meiner Notizen für euch alle zu servieren. Und deshalb gleich rein ins Thema. Die heutige Folge will das Buch nicht Kapitel für Kapitel durch- oder nacherzählen, sondern die Folge heute versucht, lange Linien aufzuzeigen. Und dafür stellen wir 4 Fragen an den Anfang. Die erste Frage ist, was meint der Begriff Revolution in marxistischer Deutung und in Abgrenzung zum bürgerlichen Revolutionsverständnis? Die zweite Frage, was verbindet die großen bürgerlichen Revolutionen, die den Kapitalismus hervorgebracht haben? Drittens, was unterscheidet diese von den proletarischen Revolutionen, die versuchten, den Kapitalismus wiederum zu überwinden? Und schließlich, ist eine proletarische Revolution heute angesichts von Armut, Krieg, Krise, Klimakollaps überhaupt noch ein probates Mittel? Und wenn ja, was tun Revolutionärinnen und Revolutionäre in nicht-revolutionären Zeiten? Damit legen wir das Fundament für die heutige Folge und legen direkt los. Ich hatte heute ein Buch in der Hand, da stand eine Menge vom Klassenkampf. Da stand, wie der Sklave den Knüppel nahm, wie der Bauer in Schwaben zum Morgenstern kam, warum die Kommune in Paris nicht blieb und warum der Prolet in Russland gesiegt. Ich werde das Buch heute zu Ende lesen, damit ich's dir morgen geben kann. Wir können es auch gemeinsam lesen, weil man es dann besser verstehen kann. Wenn heute von Revolution gesprochen wird, ist oft erstaunlich wenig Revolution drin. Ob sogenannte friedliche Revolution 89, Farbenrevolution, Regime Changes. Der Begriff der Revolution ist, wie so viele andere zentrale Begriffe, von bürgerlicher Seite inhaltlich entleert und politisch entschärft. In den Medien steht der Begriff der Revolution oft als Synonym für Regierungswechsel oder geopolitische Intervention. Doch Revolution im marxistischen Sinn meint etwas anderes, viel Radikaleres, also wirklich an die Wurzel gehendes. Den Bruch mit den herrschenden Klassenverhältnissen, die bewusste Umwälzung der Eigentums- und Machtstrukturen und die Errichtung einer neuen gesellschaftlichen Ordnung mit neuen Produktions- und Klassenverhältnissen. Der erste Satz des Hauptteils im Kommunistischen Manifest von 1848 stellt genau dieses Klassenverhältnis als Ausgangspunkt für die Geschichte. Wenn Marx und Engels schreiben, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Beate Landefeld knüpft in ihrem Buch Revolution genau hier an. Sie stellt die entscheidende Frage: Sind Revolutionen chaotische Ausbrüche ohne Richtung? Oder sind sie, wie Marx sagte, Lokomotiven der Geschichte? Landefeld schreibt zu Beginn ihres Buchs, Revolutionen sind nicht richtungslose Umwälzungen, sondern solche, die in einer Produktionsweise und Gesellschaftsordnung zum Durchbruch verhelfen und damit Menschheitsfortschritt voranbringen. Fortschritt umfasst die Erleichterung der Arbeit, die Verkürzung der Arbeitszeit oder der notwendigen Arbeitszeit, die wachsende Befähigung, Krisen, Kriege und Katastrophen zu vermeiden und die Geschichte durch planvolle Kooperation der Menschen bei schonendem Umgang mit Ressourcen bewusst zu gestalten. Dazu gehört die Realisierung von Menschenrechten und die Ermöglichung eines Lebens in Würde für alle Menschen. Fortschritt, dessen Facetten nicht statisch sind, ist zum Teil messbar an Daten über Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, Gesundheitsversorgung, Arbeitszeiten, Einkommens- und Vermögensverteilung, Bildungsniveau an demokratischer Partizipation und anderen Indikatoren. Hier hilft zur Einordnung ein kurzer Passus aus dem Vorwort zur Kritik an der politischen Ökonomie von Marx. Da schreibt er, in den gesellschaftlichen Produktionen ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft. Die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Zwei Produktivkraftrevolutionen hebt Landefeld gleich zu Beginn hervor. Erstens die neolithische Revolution vor etwa 12.000 Jahren, die mit der Entstehung der ersten Klassengesellschaft einherging. Und zweitens die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert, ab der sich die materiellen Voraussetzungen für die mögliche Abschaffung der Klassen herauszubilden begann. Am Ende der Gentilordnung, also der Urgesellschaft, durch die allmähliche Entstehung des Mehrprodukts, entstehen somit auch die Klassengesellschaften, deren innere Revolutionsprozesse sich in Epochen einteilen lassen und ein zyklisches Schema aufweisen, ausgehend von bestimmten Leitrevolutionen, wie beispielsweise der Französischen Revolution oder der Oktoberrevolution 1917. Jeder Zyklus ist kennzeichnend durch eine an- und absteigende Phase, so wie durch einen Kulminationspunkt. Friedrich Engels befasst sich mit den Haupttriebkräften der Revolution und ihrer inneren Architektur bereits in seiner Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Lenin, der nun bekanntlich eine Revolution mitgestaltet hat, beschreibt stichpunktartig drei Hauptmerkmale einer revolutionären Situation und deren Voraussetzung. Er schreibt, für die herrschenden Klassen ist es unmöglich, ihre Herrschaft unverändert aufrechtzuerhalten. Die eine oder andere Krise der oberen Schichten, eine Krise der Politik der herrschenden Klasse, die einen Riss entstehen lässt, durch den sich die Unzufriedenheit und Empörung der unterdrückten Klassen Bahn bricht. Damit es zur Revolution kommt, genügt es in der Regel nicht, dass die unteren Schichten in der alten Weise nicht leben wollen. Es ist noch erforderlich, dass die oberen Schichten in der alten Weise nicht leben können. Zweitens, die Not und das Elend der unterdrückten Klassen verschärfen sich über das gewöhnliche Maß hinaus. Und dieses dritte Hauptmerkmal von revolutionären Situationen und ihren Voraussetzungen: infolge der erwähnten Ursachen steigert sich erheblich die Aktivität der Massen, die sich in der friedlichen Epoche ruhig ausplündern lassen, in stürmischen Zeiten dagegen sowohl durch die ganze Krisensituation als auch durch die oberen Schichten selbst zu selbstständigem historischem Handel gedrängt werden. Zu den Revolutionen, also Umwälzungen der Gesellschaftsordnung innerhalb der Klassengesellschaften, schreibt Marx, keine Gesellschaftsordnung wird zerstört, bevor nicht alle Produktivkräfte, für die sie ausreichend ist, entwickelt sind und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nicht an die Stelle älterer, bevor die materiellen Bedingungen für ihr Dasein im Rahmen der alten Gesellschaft gereift sind. Landefeld versteht Revolution offensichtlich, bei allem, was sie hier bemüht, nicht romantisch, sondern ganz materiell. Und genau damit grenzt sie sich von einem bürgerlichen und auch idealistischen Revolutionsverständnis ab. Historisch waren Revolutionen nach eben diesem materiellen Grundverständnis der Versuch, Ausbeutungs-, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse zu überwinden. Sie waren niemals linear oder automatisch, sondern umkämpft, sie waren blutig und voller Rückschläge und starker Konterrevolution. Revolution bedeutet einen qualitativen Sprung, ein zentraler dialektischer Gedanke. Quantitative Veränderungen, die führen zur Bewegung, ja, ausgehend von ihren Triebkräften, das heißt durch die Widersprüche. Und wenn diese Widersprüche sich immer weiter aufbauschen, kommt es irgendwann nicht nur zu quantitativen Veränderungen, sondern auch zu einem qualitativen Sprung. Engels formuliert im Anti-Düring das Ganze so: In der Geschichte der Gesellschaft ist die Revolution der Hebel, mit dem die Gesellschaft sich selbst umwälzt. Das nur zur ersten Frage zwischen dem marxistischen Verständnis des Revolutionsbegriffs und dem bürgerlichen Verständnis vom Revolutionsbegriff. Aber kommen wir schon zu unserer zweiten Frage, nämlich was verbindet die großen bürgerlichen Revolutionen, die den Kapitalismus hervorbrachten? Bürgerliche Revolutionen sind radikale Umwälzungen feudaler Gesellschaftsordnungen. Eine feudale Gesellschaftsordnung setzt voraus, dass die Sklavenhaltergesellschaft wiederum überwunden ist. Ein Thema, das wir im Rahmen des kleinen Büchertischs allerdings nicht ausführen können, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Beate Landefeld lässt in ihrem Buch aber die griechische Polis, Römisches Reich, den Spartakusaufstand und so weiter überhaupt nicht unerwähnt, sondern widmet einige Seiten auch diesen wichtigen historischen Entwicklungen. Frühbürgerliche Revolutionen finden wir im 15. und 16. Jahrhundert. Diesen frühbürgerlichen Revolutionen gelingt es nicht, das Feudalsystem zu überwinden. Aber die Klassenwidersprüche werden erstmal deutlich, sie werden deutlich für alle dargelegt. Und man könnte hier als Beispiel die deutschen Bauernkriege heranführen. Infolge von heftigen Klassenkämpfen ordneten später dann erfolgreiche bürgerliche Revolutionen die gesamte Gesellschaft neu, ja, von der Basis ausgehend. Sie schufen die Grundlage für bürgerliches Privateigentum. Sie machten die warenförmige kapitalistische Produktionsweise zur herrschenden Produktionsweise. Oder wie es im ersten Satz vom Kapital formuliert wird, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Auf Grundlage dieser Umwälzung resultierte die politische Macht des Bürgertums und Beendigung ständischer Privilegien und feudaler Herrschaftsstrukturen. Die Herausbildung der bürgerlichen Klassengesellschaft, die setzt einen gigantischen Schub der Proletarisierung, der lohnabhängigen Klasse voraus. Das, was als sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet wird. Marx formuliert das so: Die Geschichte dieser Expropriation, also Enteignung, ist in die Annalen der Menschheit eingeschrieben mit Zeichen von Blut und Feuer. Und damit will er ausdrücken, diese ursprüngliche oder sogenannte ursprüngliche Akkumulation war alles andere als ein friedlicher Umstand, sondern es war ein äußerst gewaltsamer, brutaler, von der herrschenden Klasse durchgesetzte Proletarisierung. Ja, und auch ihre Expropriation, ihre Enteignung. Es war eine gewaltsame Enteignung und Unterjochung der Landbevölkerung. Damit widerlegt Marx auch die, muss man ja sagen, freche bürgerliche Geschichtserzählung, dass die Eigentumsverhältnisse historisches Resultat von Sparsamkeit und Fleiß weniger wären, während die Masse arm ist, denn sie war ja faul und verschwenderisch beim Haushalten. Der Adel verschwindet damit, also mit den bürgerlichen Revolutionen, verschwindet der Adel nicht vollständig aus der Geschichte, sondern er bleibt erhalten als Muttermal. So ist jede neue Klassengesellschaft mit Muttermalen der alten Gesellschaft behaftet, aus deren Schoß sie hervorgegangen ist. Es wäre allerdings ein grober Irrtum anzunehmen, dass aus dem Gesagten mechanisch, gradlinig Bewegungen entstanden wären, die ganz widerspruchsfrei zur Aufhebung einer Gesellschaftsordnung führen würden oder jemals geführt hätten. Die großen Umwälzungen waren stets immer begleitet von Widersprüchen und Gegenbewegungen. Die Ungleichzeitigkeit der kapitalistischen Entwicklung verschiedener Geografien, ja, nimmt Einfluss auf genau diese Prozesse und bedingt dann auch die Widersprüche. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Hier zwei Beispiele mal etwas angerissen. Die englische Revolution des 17. Jahrhunderts. Die Auseinandersetzungen zwischen Parlament und Monarchie führten zu Bürgerkrieg. Hinrichtung von Karl dem Ersten und schließlich zu einem konstitutionellen System. Die Gesellschaft wurde grundlegend reorganisiert. Feudale Privilegien wurden abgebaut und politische Mitbestimmung für das Bürgertum eingeführt. Die Französische Revolution 1789, diese beseitigte die Ständegesellschaft in eben Frankreich, ja, schaffte feudale Abgaben ab. Also feudale Abgaben, das Rumpfronen, das wurde abgeschafft. Die gesamte Gesellschaft wurde neu strukturiert, massenmobilisiert und der Weg für bürgerliche Herrschaft und Eigentumsrechte geebnet. Wir haben es also immer mit Veränderungen der Basis zu tun, aber auch daraus natürlich auch resultierend und damit auch in einem dialektischen Verhältnis alle Überbauphänomene. Ja, die ganze Herrschaftsform verändert sich, weil sich auch an der Basis grundlegend eine neue Produktionsweise vergegenständigt, die anfängt zu herrschen. Der gemeinsame Kern dieser Revolution, also der bürgerlichen Revolution, kann man sagen, sie alle überwindeten den Feudalismus und reorganisierten die Gesellschaft radikal, gemeint ist damit die Wurzel, die Basis, und legten die materielle und politische Voraussetzung für das moderne kapitalistische System und ebenso für die proletarische Bewegung. Das heißt nicht, dass es nicht Handelskapitalismus und anderes auch schon gab innerhalb feudaler Gesellschaften, dass es kein Bürgertum gegeben hätte in feudalen Gesellschaften, doch sehr wohl, aber der Umstand war der, dass es zur herrschenden Produktionsweise geworden ist. Die Marktförmigkeit der Produktion, die Profitlogik als herrschende Produktionsweise, das war etwas, was feudal anders organisiert war. Das war eben der große revolutionäre Bruch an der Basis. Und das ist eben den bürgerlichen Revolutionen gemein. Die wichtigsten bürgerlichen Revolutionen, denen sich Beate Landefeld in ihrem Buch widmet, sind die frühbürgerliche Revolution, die Reformation im 16. Jahrhundert, die englische Revolution des 17. Jahrhunderts, die amerikanische Revolution, die französische Revolution, und zwar bei englischer Revolution muss man sagen, die einmal politische Revolution des 17. Jahrhunderts, aber auch später die industrielle Revolution in England. Außerdem schreibt Beate über die Juli-Revolution 1830, und die Revolution 48-49, die Märzrevolution. Und in dem Kapitel, auch in Abgrenzung, öffnet sie noch ein kleines Türchen mit der Pariser Kommune von 1871, die eher die erste proletarische Revolution war. Aber schauen wir ganz kurz uns diese verschiedenen Revolutionen an. Die Reformation im 16. Jahrhundert, die leitet ja nicht nur religiöse Veränderungen ein, sondern schwächt zugleich die Macht der feudalen Kirche, des Klerus, also frühbürgerliche Bewegung, und die erforderten Selbstbestimmung und wirtschaftliche Freiheit innerhalb der Städte und Region. Das war keine Umwälzung der Verhältnisse im Sinne, dass hier das feudale System und der Frondienst überworfen wurden, das nicht. Aber der Bauernkrieg hat viele politische Veränderungen mit sich gebracht und mehr Grundlagen geliefert, die später zu anderen Revolutionen geführt haben. Die englische Revolution des 17. Jahrhunderts, hauptsächlich eben schon kurz angeführt durch die Konflikte zwischen Parlament und Monarchie, nach der Hinrichtung Karl des Ersten, die Errichtung der konstitutionellen Monarchie, eines konstitutionellen Systems, ohne größere feudale Privilegien, bei dem das Bürgertum immer mehr auch politische Mitbestimmung erhalten hat. Die amerikanische Revolution, die 1776 ausgerufene Unabhängigkeit der Kolonien gegen das britische Empire, schuf eine Republik, in der Eigentumsrechte und individuelle Freiheit zentral waren. Die französische Revolution ist, wie alle anderen Revolutionen, auch ein eigenes Thema für sich. Aber die französische Revolution, auch als Leitrevolution, hat einen besonderen Wert in der historischen Betrachtung. 1789 stürzte die Revolution die Ständegesellschaft und schaffte feudale Abgaben ab. Die gesamte Gesellschaft wurde neu strukturiert, massenmobilisiert und der Weg für bürgerliche Herrschaft und Eigentumsrechte wurde dort geebnet. Bei der industriellen Revolution in England war es so, die industrielle Revolution hatte eine radikale gesellschaftliche Umwälzung. Sie veränderte Produktionsweisen, soziale Verhältnisse und die Rolle des Bürgertums grundlegend. Die Julirevolution 1830. In Frankreich führte die Julirevolution zum Sturz der Restauration und zur Einsetzung einer konstitutionellen Monarchie. Bei der Revolution 48-49, die Märzrevolution. Die Pariser Kommune war ein radikaler Aufstand der städtischen Bevölkerung gegen die herrschende Klasse. Und die Pariser Kommune verband soziale und politische Forderungen. Sie war die historisch erste proletarische Revolution. Sie begann am 18. März 1871 und hielt ganze 72 Tage bis zu ihrer sehr blutigen Niederschlagung in der sogenannte blutige Maiwoche, am 28. Mai 1871. Zur Pariser Kommune gibt es auch eine Folge im kleinen Büchertisch. Dort haben wir uns das Buch von Florian Grams angeschaut. Kommen wir zu unserer dritten Frage, die wir an den Anfang gesetzt hatten. Was unterscheidet die bürgerlichen Revolutionen von den proletarischen Revolutionen? Die proletarischen Revolutionen versuchten, den Kapitalismus zu überwinden. Proletarische Revolutionen sind ebenso radikale Umwälzungen, also an die Basis gehende Umwälzungen, die nicht nur politische Strukturen im Überbau verändern, sondern die gesamte Gesellschaft neu ordnen. Ihr Ziel ist die Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse und die Errichtung einer Gesellschaft, in der die lohnabhängige Mehrheit über ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen bestimmen kann. Anders als die bürgerlichen Revolutionen, die den Feudalismus überwanden und die Macht zugunsten eben des Bürgertums verschoben. Da streben die proletarischen Revolutionen, also die Revolution, eine grundlegende Umverteilung von Macht, Eigentum und Ressourcen, aber eben an die Majorität, an die Mehrheit der Gesellschaft. Es ist die Revolution, in dem der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat ausgetragen wird und in der es um die Durchsetzung der Interessen der Mehrheit geht, um die Majorität. Und das unterscheidet sie vor allen vorherigen Revolutionen. Die Geschichte der Arbeiterbewegung nimmt ihren Anfang, als Arbeiter beginnen, sich als solche zu organisieren. Die Luditen in England, die Maschinen, also Produktionsmittel, als ihren Gegner sehen und als Maschinenstürmer in die Geschichte eingehen, ähnlich wie beim Weberaufstand von 1844, organisierten sich die Luditen am Anfang des 19. Jahrhunderts schon in England. Die Chartisten, über die Engels in seinem Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England schreibt, verbinden ihren Kampf mit politischen Forderungen, also gehen einen Schritt weiter als die Luditen. Während das Elend der sozialen Frage die Verhältnisse der Industrienationen im 19. Jahrhundert bestimmt, da verlangen Konservative ein Zurück zur guten alten Zeit, als es kein Elend und keine Arbeiterfrage gab. Ja, wieder zurück in den Feudalismus, Reaktion. Liberale vertrauen auf die Fügung der Märkte und dass alle selbst ihres Glückes Schmied sind. Und abseits davon beginnen sich utopische Kommunisten zu organisieren und sich der sozialen Frage anzunehmen. Proudhon, Wilhelm Weitling, Bakunin und so weiter. Es gründen sich Organisationen wie der Bund der Geächteten, der in den Bund der Gerechten aufgeht in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Marx und Engels, die von utopischen Ansätzen nicht viel halten und den historischen Materialismus entgegensetzen, sollen für die Nachfolgeorganisation, dem Bund der Kommunisten, das Gründungsprogramm schreiben. Dieses erscheint im Februar 1848 unter dem Titel Das Manifest der Kommunistischen Partei. Wenige Wochen später bricht die 48er Revolution in Deutschland aus, weshalb das Buch zunächst wahrscheinlich nicht sonderlich viel Beachtung gefunden hat oder gefunden haben dürfte. Wilhelm Liebknecht, der bewaffnet an der Revolution teilnimmt, fällt im Exil, in das er muss, nachdem die Revolution gescheitert war, niedergeschlagen durch den kartätschen Prinz, dem jungen Marx vor die Füße in London. Und der junge Marx, der ihn wohl ziemlich voll gepredigt hat und der Liebknecht sich das versucht hat, alles gut zu merken, da nimmt Wilhelm Liebknecht diese Ideen mit nach Deutschland, als es in Preußen eine Amnestie für die Revolutionäre gab, die im Exil waren. Und über einen Umweg über Berlin kommt Wilhelm Liebknecht zurück nach Leipzig. Dort in Leipzig kann er den Drechslermeister August Bebel und auch in den Arbeiterbildungsverein den Arbeiterbewegungsmarxismus näher bringen, der dort in Leipzig, auch gerade in den Arbeiterbildungsverein, aufgesaugt wird. Das ist ein Teil der Grundvoraussetzung für die proletarischen Revolutionen, also den subjektiven Faktor oder das revolutionäre Subjekt. Genau das entsteht hier. Eine lohnabhängige Klasse, die sich ihres Klassenkampfs bewusst wird und sich als politische Arbeiterbewegung organisiert. Eine Klasse für sich. Noch zu Engels Lebzeiten und Mitwirken entsteht 1889 die Zweite Internationale. Auch August Bebel und Wilhelm Liebknecht sind dabei. Die organisierte Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts propagiert einen proletarischen Internationalismus, der nicht nur national die Klassenverhältnisse umwälzen will, sondern als internationale Arbeiterbewegung. Mit dem Eintritt in das 20. Jahrhundert etwa traten die Großmächte in das Stadium des Imperialismus. Zu diesem Schwergewicht unter den umkämpften Feldern gibt es auch eine Folge im kleinen Büchertisch. Zu dem Buch von Deppe, Salomon und Solti. Hört da mal rein, wenn ihr euch für Imperialismus interessiert. An der SPD-Zustimmung zu den Kriegskrediten im August 1914 zerbricht die Zweite Internationale. 4 Jahre katastrophalen Weltkrieg fasst Rosa Luxemburg so zusammen. Die Proletarier fallen und die Dividenden steigen. Gerade sie, Rosa Luxemburg, hatte sich mit der immanenten systemischen Krisentendenz des Kapitalismus befasst und davon auch ihre Imperialismustheorie abgeleitet. Wirklich wirksam gegen den Krieg und die bürgerliche Klassenherrschaft konnte sie und auch die organisierte Arbeiterbewegung sich allerdings erst im November 1918 stellen. Die Novemberrevolution ging schon eine andere proletarische Revolution voraus, nämlich die Oktoberrevolution ein Jahr zuvor 1917 in Russland. Beginnend mit dem Aufstand von 1905, der erste Zugeständnisse des Zaren erzwang, führten 1917 Februar- und Oktoberrevolution zum Sturz der Monarchie und dann zur Übernahme der Macht durch die Bolschewiki. Ziel war die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft und die Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Lenins Dekret über den Frieden und das Dekret über Grund und Boden, all das formulierte Lenin 1917, und der Frieden von Brest-Litowsk 1918 sah Lenin als notwendig, um die Revolution im Inneren zu sichern. Beate Landefeld führt noch weitere proletarische Revolutionen in ihrem Buch aus, wie die Novemberrevolution, die chinesische Revolution, die kubanische und auch die portugiesische Revolution von 1974. Zur Novemberrevolution werden wir im November eine eigene Folge aufzeichnen und hier nur ganz kurz zusammengefasst, dass am Ende des Ersten Weltkriegs die Novemberrevolution zur Abdankung des Kaisers und zur Ausrufung der Republik, der Weimarer Republik durch Scheidemann, aber auch zur Sozialistischen Republik durch Karl Liebknecht, den Sohn von Wilhelm Liebknecht, kam. Arbeiter- und Soldatenräte forderten tiefgreifende soziale und politische Veränderungen. Allerdings die bürgerlichen Kräfte weitgehend begrenzten. Hier soll mal der Ebert-Gröner-Pakt genannt sein. Im Ebert-Gröner-Pakt vereinbarten Friedrich Ebert, also der SPD-Vorsitzende und Mitglied des Rates der Volksbeauftragten, mit dem General Wilhelm Gröner, ja, der im Namen der obersten Heeresleitung, diese beiden Fraktionen vereinbarten im Rahmen der Novemberrevolution von 1918 ein gemeinsames Vorgehen gegen linksradikale Gruppierungen, führte aber de facto zur blutigen Niederschlagung von Aufständen, und alles, was halt eine revolutionäre Perspektive hatte, wurde unter diesem Ebert-Gröner-Pakt zum Feind erklärt. Wir werden uns in der Kommunistenkneipe der Novemberrevolution jetzt auch im bevorstehenden November mal einzeln befassen, da man das hier gar nicht so verkürzt darstellen kann. Genauso wenig wie die chinesische Revolution, die 1949 erfolgreich war, bei der stürzte die kommunistische Bewegung unter Mao Zedong die feudale und halbkoloniale Ordnung. Sie führten Landreformen und die Kollektivierung von Produktionsmitteln ein, versuchten soziale Ungleichheit mehr und mehr zu überwinden und die Gesellschaft grundlegend neu zu organisieren. Die kubanische Revolution von 1959 setzt die Revolution unter Fidel Castro. Da wird die Batista-Diktatur abgesetzt mit Landreformen, Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, dem Aufbau eines staatlich gesteuerten Sozialwesens. Transformiert sie auch in politische und ökonomische Strukturen Kubas. Das war die kubanische Revolution. Auch absolut eine eigene Folge wert. Die portugiesische Nelkenrevolution von 1974 wird bei Beate Landefeld noch ausgeführt. Die Nelkenrevolution beendet die autoritäre Estado Novo-Diktatur, eigentlich der Tradition von Salazar, und setzte demokratische Strukturen durch. Also man kann dem gemeinsamen Kern der proletarischen Revolution vielleicht zusammenfassen: Sie zielen auf die grundlegende Veränderung der Produktionsverhältnisse und der gesellschaftlichen Machtstrukturen zugunsten der Mehrheit, also der arbeitenden Klasse, ab. Und sag nicht, das stört dich, die Fahne im Kreis, der rote Einband, der billige Preis. Du sagst zu politisch, was soll ich damit? Ich werde das Buch heute zu Ende lesen, damit ich's dir morgen geben kann. Wir können es auch gemeinsam lesen, weil man es dann besser verstehen kann. Widmen wir uns noch zum Abschluss ein paar Minuten der Frage: Ist eine proletarische Revolution heute angesichts von Armut, Krieg, Krise und Klimakollaps überhaupt noch ein probates Mittel? Und wenn ja, was tun Revolutionärinnen und Revolutionäre in nicht revolutionären Zeiten? Zur ersten Teil der Frage: Aus marxistischer Sicht hängt die Möglichkeit und Notwendigkeit einer proletarischen Revolution nicht allein von Krisen wie jetzt Armut, Krieg, Klimakollaps ab, sondern auch von einer zweiten Ebene, nämlich von den Produktivkräften und den gesellschaftlichen Widersprüchen, die daraus entstehen. Marx betont, dass Revolutionen dann stattfinden, wenn die bestehenden Produktionsverhältnisse die Entwicklung der Produktivkräfte hemmen. Heutige Krisen verschärfen diese Widersprüche. Die Bedingungen für tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen sind objektiv vorhanden. So diskutieren wir noch die Rolle der Krise als Katalysator. In kapitalistischen Gesellschaften entstehen zyklisch Krisen, immer mal so eine Konjunkturdelle, die auch mal das System ein bisschen destabilisieren, aber es geht vor allem um die systemische Krise. Marx sah diese Krisen als objektive Notwendigkeit für revolutionäre Umwälzung. Die Frage ist nicht, ob Revolutionen möglich sind, sondern ob die proletarische Bewegung die gesellschaftlichen Widersprüche organisiert und politisch kanalisiert. Bei all dem ganz deutlich Revolution, proletarische Revolution, nicht zu begreifen als Automatismen. Marx betont, dass die Krise allein nicht automatisch zur Revolution führt. Die Arbeiterklasse muss klassenbewusst handeln. Sie darf nicht auf spontane Umstürze warten. Der zweite Teil der Frage, was tun Revolutionärinnen und Revolutionäre in nicht revolutionären Zeiten? Sie können ihr Pulver im Trockenen halten und auf besseres Wetter oder auf bessere Zeiten warten, wie es Jörg Goldberg einmal kritisch humorvoll kommentiert hat. Oder sie können organisieren und die Arbeiterklasse bilden. Aufbau von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Parteistrukturen. Sie können Klassenbewusstsein fördern. Die Menschen müssen ja ihre interessensmäßige Position erkennen und eine Klasse an sich wird nicht zur Klasse für sich, aus sich selbst heraus. Kampf um Reform als Lernprozess, ja, auch kleinere soziale, politische und wirtschaftliche Kämpfe bereiten die Bevölkerung auf größere Umwälzungen vor. Marx geht am Ende seiner Schrift Lohnpreis und Profit auf die Frage ein, wann Gewerkschaften ihre Aufgabe teilweise und wann vollständig verfehlen. Aber er betont auch an der Stelle, wie wichtig die Reformkämpfe sind für die Erfahrung des kämpfenden Teils der arbeitenden Klasse. Außerdem können Revolutionärinnen und Revolutionäre politische Bildung und Ideologiekritik betreiben. Ja, Analyse der bestehenden Machtverhältnisse, Kritik der bürgerlichen Ideologie. Sie können Verbindung von konkretem Kampf und langfristigen Strategien aufbauen. Gramsci zum Beispiel bei seiner Idee vom Aufbau einer Kulturhegemonie als Vorbereitung auf den Moment, in dem das alte System nicht mehr kann. Also auch auf der Kulturebene wäre hier einiges zu leisten, dass die Bedingungen verbessert, sollten da mal revolutionäre Einfalltore sich wieder öffnen. Und auch Engels beschreibt schon, je besser die Vorbereitung ist in einer nicht revolutionären Phase und je übermächtiger die klassenbewusste, lohnabhängige Klasse in einen revolutionären Prozess eintritt und auch die Revolution vor allem die Machtfrage stellen kann, desto weniger blutig wird sie auch. Außerdem ist der Antifaschismus ein wichtiges Aufgabenfeld, auch in nicht-revolutionären Zeiten. Und zwar in Abgrenzung eines hilflosen Antifaschismus, wie Wolfgang Fritz Haug ihn beschreibt. Da ist der theoretische wie praktische Antifaschismus eine notwendige Aufgabe, auch in nicht-revolutionären Zeiten. Das beschreibt auch Reinhard Opitz in seiner Frage, was ist Faschismus, in einem Vortrag von 1971. Der Bund der Kommunisten hatte für diese Frage ein Wappentier, nämlich ein Maulwurf. Nach ihrer Vorstellung wühlte der Maulwurf unterirdisch und baute seine Gänge, bis er dann immer mal seine großen Hügel aufwirft. Und diese Maulwurfshügel, das sind dann die Einfallstore für revolutionäre Prozesse. Und so sahen sich vielleicht auch Marx und Engels. Immer am Warten und Vorbereiten und bereit zu sein, wenn die nächste Gelegenheit ist, da die Krisenvoraussetzung immanent im Kapitalismus steckt, waren die beiden, also Marx und Engels, sich auch sicher, dass es immer nur eine Frage der Zeit ist, bis der Maulwurf, der noch unterirdisch wühlt, wieder seinen Maulwurfshügel aufwirft und ein neuer revolutionärer Prozess beginnen kann. Damit sind wir am Ende unserer heutigen 11. Folge angekommen. Vielleicht etwas pathetisch, aber es war Fred Hampton von den Black Panthers, der Chairman der Black Panther Illinois, der sagte, "You can kill a revolutionary, but you can't kill the revolution." Wir hoffen, euch neugierig gemacht zu haben auf das Buch und etwas Interesse für das breite Feld der Revolutionen geweckt zu haben. Kommentiert fleißig, liked die Folge, abonniert. Weist auch gerne tatkräftig auf alle Versäumnisse in der Kommentarspalte hin. Außerdem könnt ihr die Folge in eurem Instagram-Account teilen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge in eurer Lieblingskneipe. Wir freuen uns schon drauf. Ciao!